Band 2, Kapitel 19 von Julian der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ralf Stegelmeier, Lübbecke. Julian der Abtrünnige von Felix Dahn. Band 2, Kapitel 19. Und so war es. Denn endlich hatten sich, Merowechs wiederholten dringenden Boten nachgebend, die sieben Könige in Bewegung gesetzt und ihre Scharen aus dem Lager bis hierher zu beiden Seiten der Legionenstraße geführt, links westlich bis zu dem heutigen Ittenheim, rechts östlich bis zu dem heutigen Oberhaus Bergen. Sie sperrten also dem Feind den Vormarsch auf der alten Römerstraße. Die Schlacht ward ein Kampf um diese Straße. Vergeblich hatte der Franke den Herzog gebeten, die Vortruppen, die schon vorgeeilt waren, noch vorher sie der Feind erblickte, zurückzurufen, damit eine Überraschung aus dem Hinterhalte nicht vereitelt werde, die er plante. Knodomar meinte trotzig, »Freiwillig gehen meine Buben nicht zurück, auch wär's ein übles Anzeichen im Angesicht der Feinde, denn schau hin, nun werden sie voll sichtbar in der Ferne.« Die Könige mit ihren Gefolgschaften, meistens Reitern und Merowech, hielten auf der Mitte der Hochstraße, von hier aus, wo es nötig oder günstig schien, einzugreifen. Ihre ganze übrige Reiterei stellten sie auf den linken, westlichen Flügel, links von der Straße, wo die weiten, sich abflachenden Felder zum Ansprengen einzuladen schienen. Im Mitteltreffen hielten sie durch Fußvolk die Römerstraße und die nächsten Landstreifen dicht besetzt. Der rechte Flügel dehnte sich von der Straße nach rechts, östlich gegen Oberhaus Bergen zu. Hier zog die römische Wasserleitung in hohem Bogen über den tiefen Einschnitt des Musaubachs, dichtes, mannshohes Schilf wucherte da, dem Blick undurchdringbar. Dort traf der Königssohn für sein Fußvolk einige Anordnungen, für die er sich vom Oberfeldherrn freie Hand erbeten hatte. Auf die Hochstraße zurückgekehrt, warf er einen langen, besorgten Blick auf die römischen Rückhaltscharen, die da weit hinten in sicherer Ferne dicht gehäuft drohten. Er schüttelte traurig die Locken. Da durchleuchtete ihn ein Gedanke. Wie die Knaben muss man sie überlisten, zu ihrem eigenen Vorteil. Er tritt an Knodomar und die anderen Könige heran und rief ihnen mit spöttischem Munde zu, »Traun! Großen Ruhm wird es euch eintragen in den Hallen der Alamannen und ihrer Nachbarn, verlautet es, dass jeder von euch sieben sich nur in den Kampf wagte, gedeckt und beschirmt von seiner ganzen Gefolgschaft, jeder von 100 Schilden. Der Römer kann euch vorsichtig tapfern Helden ja gar nicht an den Leib. Schämt euch, selbst ist der Mann. Da, seht, ich halte die Hälfte meiner ganzen Schar, fast ein 500 da hinten unter dem Schatten des kleinen Gehölzes gelagert, dort links neben der Straße. Aber freilich, ich bin nur ein Königssohn, kein König selbst. Um mich ist nicht viel schade.« »Beim Strahle Donars«, wetterte Knodomar, »das lassen wir uns nicht sagen von dem Nestling da. Ich lasse auch die Hälfte meiner Gefolgschaft hier zurück. Und ich, und ich, und ich«, wiederholten die stolz gemuten Herzen und gaben ihren Leuten zu Ross und zu Fuß die gleichen Befehle. So sammelten sich rückwärts der germanischen Aufstellung im Schatten einiger Baumgruppen südwestlich der Straße etwa 2000 Mann. Nicht zufrieden mit diesem Gelingen, bemühte sich Merowech, bei dem Oberfeldherrn weitere Ratschläge durchzusetzen. Allein er stieß auf unbeugsamen Widerstand. »Begnüge dich mit dem, junger Held«, lachte der Riese, den dichten roten Rauschebart zu beiden Seiten vom Munde streichend, »was du mir abgeschwätzt hast für da drüben«, er deutete mit dem Schwert nach rechts, »dort, hinter der Wasserleitung. Ich hätte auch das nicht getan, nur dir zuliebe gab ich nach. Du verstehst dich auf römische Kampflisten. Und es mag ja nicht übel sein, solche auch mal gegen sie zu verwenden. Aber die Hauptsache, die bleibt der Stoß geradeaus, des Keils. Wie der mächtige Wiesent, der König des Waldes, daherrennt, erst den Staub aufwerfend mit dem Vorderfuß, dann die Flanken peitschend mit dem buschigen Schweif und nun den mächtigen Kopf, den wuchtigen Nacken, dessen Mähne kein Pfeil durchdringt, gesenkt und mit feurig rollenden Augen geradeaus stürmt wieder den Feind, alles vor sich niederstoßend und sogar Donas tapferen Freund, den starken Bären, der sich drohend aufrichtet, auf die krummen Hörner ladend und hoch in die Luft schleudernd. So allein kenne ich und lieb ich den Angriff. So habe ich gar oft in offener Schlacht die Römer des Decentius geschlagen. So ohne Widerstand ganz Gallien durchstürmt. Hat ihn uns nicht Wodan selbst, der Siegesgott, gelehrt, den Keilhaufen, den Eberrüssel und seinen alldurchdringenden Stoß? Fern sei es, des Gottes altbewährte Weisheit zu vertauschen mit welchem Witz. Was Rückhalt, was Aufnahme, wir müssen siegen auf den ersten Anlauf. Seufzend blickte Merowech immer wieder in die weite Ferne, wo die aufsteigende Bodenwelle erkennen ließ, dass hinter dem ersten und zweiten römischen Treffen in weitem Abstand ein drittes, es schien sogar ein viertes, dicht geballt zurückgehalten stand. Und wenn wir nicht siegen mit dem ersten Anlauf, sprach er ernst, dann bleibt nur eins übrig, auf dem Fleck sterben, denn für nichts hast du gesorgt, o Herzog. Keine Rückzugslinie, keine aufgesparte Nachhut, kein befestigtes Lager. Vielmehr hinter uns der breite, tiefe Rhein, ohne Brücke, ohne Schiffe. So geht die Verzweiflung in die Schlacht. Oder die Siegesgewissheit. Sieh, Jüngling, ich weiß es, Furcht hat an deinen Reden nicht teil, aber allzu viel römisch geschulte Vorsicht. Sie ist überflüssig, heute wenigstens. Gedenke meines Traumgesichts. Ich breche mir Bahn bis zu dem Cäsarknaben und dann ein Hieb mit diesem Schwert und der Cäsar und all seine Feldherrenkunst sind verloren. Der Salier beschied sich zu schweigen. Wie er auf der Straße vorwärts ritt, trieb Friedibert sein Rösslein munter an ihn heran und sah ihm vergnügt in die Augen. »Das hat ihr Wodan selber eingeblasen, Herr«, meinte er und sein offenes Antlitz lachte. »Die werden Augen machen.« »Nicht so vergnügte wie du, hoffe ich. Du bist ja heut ganz übermütig, Bub. Schon wie du den Hügel herabflogst und die Feinde meldetest, konntest du kaum sprechen vor eitel Lustbarkeit. Was hast du denn, dass du gar so froh bist?« »Ah, Herr«, lachte der hübsche Jüngling, sich leicht in den Bügeln hebend und den sprossenden Pflaumenbart streichend. »Ich weiß auch nicht. Mich freut halt mein Leben so. Alles freut mich, vor allem, dass ich lebe und so tief die liebe Luft einschnaufen kann, so tief. Dann, dass ich auf diesem guten weißen Rösslein sitze, das mir mein lieber Gefolgsherr geschenkt hat, vermöge seiner Milde. Hast dir's wacker verdient, dort vor Köln? Dann aber am meisten, dass ich schon so viel Römerbeute zusammengebracht habe. Es fehlen mir nur noch 20 Solidi. Woran? Nun, an der Loskaufsumme für Gerlind, das schöne Mädel, die Magd von Melo dem Sogamba. Ihre Mutter war unfrei, so ist sie's auch. So kann ich sie nicht heimführen, aber Melo hat versprochen, sie freizulassen für 100 Solidi. 80 habe ich beisammen. Ich schenke dir die 20. Dank, Herr, werden's gut brauchen können zum Anfang der Hauswirtschaft. Aber ich hole mir heute mehr Beute von erschlagenen Welschen als für 20 Solidi. Merowech warf einen liebewarmen Blick auf ihn. »Nun, treib's nur nicht zu toll dreist, auch Römerspeere treffen.« »Ha, aber mich nicht, heute nicht. Da, schau her, lieber Herr.« Er schlug das Wams auseinander. Eine Brünne hatte er nicht. Da ward ein schmaler Streifen gelben Leders sichtbar mit einigen braun eingebrannten Runen. »Siehst du? Die graue Sudrun, der kleinen Großmutter, ein bergaltes Weib, das noch die starken alten Sprüche kennt, hat mir den Waffensegen da drauf gebrannt. Spring ab, spitzer Speer, schwing ab, Schwert, in frohes Frieden fährt Friedibert. Hei, mit diesem starken Zauber über der Brust werd ich dem Cäsar seinen Panzer mit dieser Hand von den Schultern lösen. Er ist reich mit silbernen und goldenen Scheiben geschmückt. Ich sah ihn auf den Wellen von Autun. Gut heil zum Beutegriff, aber vergiss mir nicht den Rundschwung der Klinge, den ich dich gelehrt. Er wehrt Wurf, Stoß und Hieb. Mich schützen? Das ist heute Frohsache. Ich greife an. Horch, da, fern, im Norden, die ehernen Töne? Das ist die Tuba Cäsar Julians. Sie kommen. Ende von Band 2, Kapitel 19.